Eltern zur Flamme. Du lachst beim Wein überlaufen, wenn ich sitz und flüstere dein Namen. Hassen, drum, wo du verliest mich, bleib ich. Eine Nacht mit dir ist der Himmel, darum, wenn ich geh hin und her, lausch ich auf die Schritte. Tsunami.